Let's turn to Revelations chapter 4. Offenbarung auf, Kapitel 4. Let's continue in the book of Revelations. Und machen wir weiter mit dem Buch der Offenbarung. Lord, we thank you for this time. Herr, wir danken dir für diese Zeit. Bless your word to our hearts, we pray. Segne dein Wort in unserem Herzen, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're in Revelations chapter 4. Wir sind in der Offenbarung im Kapitel 4. And the dominant thought of this chapter is the throne of God. Und der vorherrschende Gedanke in diesem Kapitel ist der Thron Gottes. Depending on which version you read, abhängig von der Bibelübersetzung, die du liest, I counted 13 times that it's in the New American Standard Bible. In der New American Standard Bibel kommt das 13 Mal vor, dieser Ausdruck. Some translations use the pronoun it. Und manche Übersetzungen verwenden das Pronomen in es. Certain parts. So in my other version it's 11 times, in this version it's 13 times. In einer anderen Übersetzung kommt es 11 Mal vor und in dieser Übersetzung 13 Mal. But 13 times in 11 verses the word throne comes up. 13 Mal kommt dieses Wort Thron vor in 11 Versen. And also in chapter 5. Und auch im Kapitel 5. We have 18 times the word throne in chapters 4 and 5. Wir finden 18 Mal das Wort Thron in den Kapiteln 4 und 5. And throughout the book of Revelations you have this word coming up. Und durch die ganzen Kapitel hindurch kommt es immer wieder vor. Because we'll find out that the throne of God is just the center of everything that exists. Denn wir werden sehen, dass der Thron Gottes das Zentrum ist von allem, was existiert. In Psalm 97, im verse Psalm 97, 2, in Vers 2, His throne is established in righteousness and justice. Sein Thron ist gegründet in Gerechtigkeit und Recht. And from that throne goes grace and truth. Und von diesem Thron geht die Gnade und die Wahrheit aus. Or loving kindness and truth. Oder die Barmherzigkeit und die Wahrheit. Yeah, it's actually one English word translation, loving kindness, which is grace. Also, das kann man auf Englisch verschieden übersetzen. Yeah. Bedeutet Gnade. So let's start to read Revelations 4. Beginnen wir mit Kapitel 4. And what the Lord wants us to realize is that as everything unfolds in the end times, und der Herr möchte erkennen, dass wenn wir sehen, was in der Endzeit passieren wird, especially the events from chapter 6 through 19, besonders in den Ereignissen im Kapitel 6 bis 19, which is Christ judging the world, wo Christus die Welt über die Welt richten wird, and then comes back in chapter 19, und seine Wiederkunft ist im Kapitel 19, and establishes his kingdom, und er richtet sein Königreich that auf, everything is under control, dass er alles unter Kontrolle hat, and everything is coming forth from his throne, und dass alles von seinem Thron ausgeht. So let's just read. Lesen wir. After these things I looked and behold a door standing open in heaven. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. And the first voice which I had heard, that's back in chapter 1 verse 10. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, das ist im Kapitel 1 im Vers 10. The first voice that I heard like the sound of a trumpet speaking with me said, come up here and I will show you what must take place after these things. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. After these things is chapters 2 and 3. Nach diesem, das sind die Kapitel 2 und 3. And it strongly indicates a church age. Und das deutet sehr stark auf ein Kirchenzeitalter hin. Because if it was speaking of the historical churches in the first century, denn wenn die Rede wäre von den historischen Gemeinden im ersten Jahrhundert, only, nur von ihnen, then there's a huge gap between them and the events that are coming now. Dann wäre eine riesige Lücke zwischen ihnen und den Ereignissen, die jetzt kommen werden. Now, these things must take place. Diese Dinge müssen geschehen. Verse 2. Vers 2. Immediately I was in the Spirit. Sogleich war ich im Geist. And which must have been an incredible experience, right? Das muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein. He's on the island of Patmos. Er befindet sich auf der Insel Patmos. And then suddenly, he's in the Spirit. Und plötzlich ist er im Geist. He doesn't even know where he is. Er weiß nicht einmal, wo er ist. And behold, a throne was standing in heaven. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. And one sitting on the throne. Und auf dem Thron saß einer. And he who was sitting was like a jasper stone. Und der, der saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein. Scholars say actually was more like a diamond. Die Gelehrten meinen, dass das eher so war wie ein Diamant. And sardius, which is incredibly red. Und einem Sarder, der ist unglaublich rot. In appearance. Das sieht so rot aus. And there was a rainbow around the throne like an emerald. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. So you have God who's kind of sparkling like a diamond. Du hast Gott und er leuchtet wie ein Diamant. With a reddish color. Mit einem roten Schein. With a rainbow around the throne. Mit einem Regenbogen rund um den Thron herum. And with a green, an emerald color behind. Und Smaragdfarben dahinter. God likes colors. Gott mag Farben. Okay, verse 3. And he was sitting, okay, verse 4. Vers 4. And around the throne were 24 thrones, and upon the throne I saw 24 elders sitting clothed in white raiments, and golden crowns on their heads. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. 24 thrones. 24 Throne. Just like Jesus had promised to his disciples. Wie es Jesus seinen Jüngern verheißen hatte. He said, "You will sit on 12 thrones with me." Ihr werdet auf 12 Thronen sitzen mit and mir. You will judge the nation of Israel, the 12 tribes. Und ihr werdet die Nation Israel richten, die 12 Stämme. But on the other side, there's 12 other people. Aber auf der anderen Seite werden 12 andere Menschen sitzen. We don't know who they are. Wir wissen nicht, wer das sein wird. Some scholars don't even know if these are actually the apostles. Manche Schriftgelehrte sind sich nicht einmal darüber einig, ob das überhaupt die 12 Apostel sein werden. I think, who else can they be? Aber ich denke, wer sollte das sonst sein? If the Lord promised them 12 thrones, wenn der Herr ihnen 12 Throne versprochen hat. And these other 12 probably represent believers throughout all of history. Und die anderen 12 repräsentieren wahrscheinlich Gläubige durch alle Zeitalter hindurch. Okay, let's go down to verse 5. And from the throne. Vers 5. Und aus dem Thron. Before I go on, these guys had crowns on their heads. Diese Männer oder diese Menschen trugen Siegeskränze auf ihren Which Häuptern. Is the word Stephanos in the Greek. Stephanos. Und im Griechischen ist das Wort Stephanos. Which is a victor's crown. Und das sind eben Siegeskränze. Which some people think these could be angels, but manche meinen, das könnten eventuell Engel sein. The victor's crown was only given to believers. Aber die Siegeskränze wurden nur Gläubigen verliehen, soweit wir wissen. It would just make sense that these are representatives of God's kingdom throughout history. Es würde Sinn ergeben, dass das Vertreter des Reiches Christi wären die ganze Geschichte hindurch. But could you imagine, like, you die, you're in heaven. Aber kannst du dir vorstellen, du stirbst, du bist im Himmel. The resurrection comes. Die Auferstehung kommt. Now you have your, you were a soul just waiting in heaven all these years. Du warst eine Seele, die all diese Jahre lang im Himmel gewartet hat. Then the rapture of the church comes, and then dann kommt die Entrückung mortality der Gemeinde. Mortality takes on immortality. Und das Sterbliche nimmt Unsterblichkeit an. Then the judgment seat of Christ comes. We stand before Christ. Der Richterstuhl Christi, wir stehen vor Christus. And you were on the earth, and you just served God with all your heart. Und du warst auf der Erde und du hast Gott gedient mit ganzem Herzen. And you went through major suffering, and you just loved God and you served Him. Und du hast wirklich schwer gelitten und du hast Gott gedient. And then he's going to pick these people. Und dann wird diese Menschen auswählen. These 24 people to represent all of believers throughout time. Die 24 Menschen, die alle Gläubigen durch die Zeit hindurch repräsentieren werden. And somebody is one of those 24. Und irgendjemand ist einer von diesen 24 Leuten. A person just like us. Jemand wie du und ich. Who ate and drank and slept just like us. Der gegessen hat und getrunken hat und geschlafen hat, genauso wie wir. Who had a sin nature just like us. Der eine Sündennatur gehabt hat, genauso wie wir. And the Lord calls him aside, maybe. Und der Herr ruft ihn zu sich an seine Seite. And said, you are one of the 24. Und sagt, du bist einer der 24. And that person is given a crown. Just picture und this. Diese Person erhält dann einen Siegeskranz. Stellt euch das einmal vor. This crown is placed on his head. Und dieser Siegeskranz wird ihm aufs Haupt and gesetzt. He's going to help the Lord judge. Und wird dem Herrn beim Richten helfen. Means he's going to make decisions. Das heißt, wird Entscheidungen treffen. The Lord is going to empower these people. Und der Herr wird diese Menschen bevollmächtigen. He's gonna trust these people. Wird diesen Menschen vertrauen. He's gonna give out his authority to them. Wird ihnen seine Autorität verleihen. Could you imagine the feeling inside of them when this happens? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die fühlen müssen, wenn das passiert? Let's go on. Machen wir weiter. And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. Und aus dem Thron gehen hervor und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. This is described in Isaiah 11:2. Das wird in Jesaja 11:2 beschrieben. The spirit of the Lord, der Geist des Herrn, the spirit of wisdom, der Geist der Weisheit, the spirit of understanding, der Geist der Erkenntnis, the spirit of counsel, der Geist des Rates, the spirit of strength, der Geist der Stärke, the spirit of knowledge, der Geist des Wissens, and the spirit of the fear of the Lord. Und der Geist der Gottesfurcht. And before the throne there was, as it were, a sea of glass like crystal. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. This is called by many the crystal sea. Viele nennen das Kristallmeer. We'll just put it here. The crystal sea. Das Kristallmeer. Some people believe that scholars believe it represents the Lord's omniscience. Manche Leute glauben, dass das für die Allwissenheit des Herrn steht. Hebräer 4:13. That everything is naked before the Lord. Dass alles nackt und bloß ist vor ihm. In Psalm 11:3. Im Psalm 11:3. It says that from his throne. Da heißt es, dass von seinem Thron his eyes can see everything that happens upon the earth. Können seine Augen alles sehen, was auf der Erde passiert. And some people have Some preachers have actually preached that we can look through the crystal sea, which I don't really think we can. Und manche Prediger haben sogar gesagt, dass wir durch dieses Kristallmeer durchschauen können, aber ich glaube nicht, dass wir das können. You know, like it's a big crystal ball or something. We're all looking so down. Ob es eine Kristallkugel wäre und through the crystal sea. Könnten da alle runterschauen durch dieses Kristallmeer. I don't think so. Ich glaube das nicht. It represents the fact that everything is naked before God on earth. Ich glaube, das steht einfach für die Tatsache, dass alles bloß da liegt vor den Augen Gottes. Now, if the throne of God is the center of everything that exists. Der Thron Gottes ist der Mittelpunkt von allem, was existiert. And if everything lies naked before him. Und wenn alles bloß da liegt vor ihm. His throne is established in righteousness. Und sein Thron gegründet ist in Gerechtigkeit. And justice. Und Recht. Righteousness meaning that Gerechtigkeit bedeutet, God governs everything with absolute accuracy, dass Gott alles über alles herrscht mit völliger Präzision und ganz genau. Perfection. His will is perfect. Ja, sein Will ist vollkommen. And he judges everything with absolute accuracy. Und richtet alles mit völliger Gerechtigkeit. Like Daniel 4:37. Daniel 4:37. God knows how to humble the proud. Gott weiß, wie die Stolzen demütigen kann. This is what Nebuchadnezzar's conclusion was. Das war die Schlussfolgerung, zu der Nebukadnezar gekommen ist. After he spent 7 years in the wilderness. nachdem er 7 Jahre in der Wildnis verbracht hat. So his throne is established. Sein Thron ist gegründet. And it's been established forever. Und er ist von Ewigkeit her gegründet. Hebrews 1:8. In Hebräer 1:8. Thy throne, O God, dein Thron, O Gott, ist in Ewigkeit. Now let's just read a little further. Lesen wir ein bisschen weiter. The crystal sea, like a das Kristallmeer. Yeah, and in the center and around the throne, 4 living creatures, full of eyes in front and behind. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. And the first creature was like a lion, the second like a calf, the third like the face of a man, the fourth like a flying eagle. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. And the 4 living creatures, each one of them having 6 wings, are full of eyes around and within, and day and night they do not cease to say, Holy, holy, holy is the Lord. Und die 4 lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, Heilig, heilig, heilig, Herr Gott. This matches Ezekiel 1, the description of cherubim. Das entspricht der Beschreibung der Cherubime in Ezekiel 1. But the 6 wings, the vision of Isaiah in chapter 6. Aber die 6 Flügel, die Vision von Jesaja im Kapitel 6. They seem to be a cross mix between a seraphim and a cherubim. Sie scheinen irgendwie eine Mischung zwischen einem Seraphim und einem Cherubim zu sein. Cherubim are warring angels. Cherubime sind kriegerische Engel. Protective, and seraphim are worshiping angels. Und Seraphime sind anbetende Engel. And messengers. Und Boten. Michael is a cherubim. Michael ist ein Cherub. Gabriel, I believe, is a seraphim. Gabriel, glaube ich, ist ein Seraphim. And now these 4 creatures are right in front of the throne of God. Und diese 4 Lebewesen stehen direkt vor dem Thron Gottes. It's believed that because they have 6 wings. Man nimmt an, weil sie 6 Flügel haben. One to fly. Eines, um zu fliegen. This is in Isaiah. In Ezekiel, one to cover. Also einen, um zu bedecken. And then one to cover the throne of God. Einen, um den Thron Gottes zu bedecken. That when God manifests the power of His glory. Wenn Gott die Kraft seiner Herrlichkeit manifestiert. They cover the glory of God, because it's so powerful. Da schirmen sie die Herrlichkeit Gottes ab, weil sie so stark ist und mächtig. And it's believed that Lucifer was one of these kind of angels. Und man meint, dass Lucifer so ein Engel war. Because in Ezekiel 28:15 he's called a covering angel. Denn in Ezekiel 28:15 wird er ein schützender Engel genannt. And from this position. Und von dieser Stelle, he lost his contentment. Oder in dieser Stellung, da hat er seine Zufriedenheit verloren. He was so close to the glory of God that he rebelled against God. Er war der Herrlichkeit Gottes so nahe, dass er sich gegen Gott aufgelehnt hat. And somehow he convinced a third of the angels. Und irgendwie konnte er ein Drittel der Engel überzeugen, that it was not fair. Dass es unfair war. That God was not righteous. Dass Gott nicht gerecht war. So, could you imagine of all these angels that were worshiping an innumerable amount of angels? Könnt ihr euch vorstellen, dass alle die Engel, die angebetet haben, eine unzählige Zahl von Engeln, that are all around the throne of God in the air worshiping and singing, die alle um den Thron Gottes herum sind in der Luft und anbeten und singen. From this place, Lucifer could convince a third of them. Und an diesem Ort konnte Luzifer ein Drittel von ihnen überzeugen, dass sie Gott verlassen. Das ist wirklich unglaublich. Let's read on. Okay, verse 7 lesen wir weiter. The first creature was like a lion. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. The second was like a calf. Und das zweite wie ein junger Stier. The third was like a man. Und das dritte wie ein Mensch. And the fourth was like an eagle. Und das vierte wie ein Adler. A lion, a calf, ein Löwe, ein Stier, ein Mensch, an eagle. Ein Adler. We see the same thing in Ezekiel 1. Wir sehen genau dasselbe in Hesekiel 1. We see the same thing in the Gospels. Und auch in den Evangelien. And this represents the character of God. Und das steht für den Charakter Gottes. That if we were to be in God's presence, wenn wir in der Gegenwart Gottes wären, without any indication of anything, ohne irgendwelche Anzeichen oder Symbole, these four things would so strongly come forth. Dann würden diese Dinge so stark ins Auge fallen. A lion. Ein Löwe. What does it speak of? Wofür steht ein Löwe? The sovereignty of God. Die Souveränität Gottes. Right? Lions represent kings. Löwen stehen für Könige. Sovereignty. A calf. Oder der Stier. They were often sacrificed for sin. Sie wurden oft geopfert für Sünde. Or they were used to work farms. Oder auf am Bauernhof, um zu arbeiten. Speaks of humility. Das symbolisiert Demut. So we've got sovereignty, humility. Also wir haben Souveränität und Demut. But you would also get the strong feeling that, do you know what? I've been here for about an hour now. Aber du würdest auch diesen starken Eindruck haben, weißt du was, ich bin jetzt eine Stunde hier. Just worshiping with the angels here. Und ich bete nur an mit den Engeln. I get this I'm just getting blown away by the sovereignty of God. Whoa. Diese Souveränität Gottes, die haut mich fast um. Just like worshiping. Whoa. Ihn anzubeten. Whoa. Whoa, power, honor. Diese Macht, whoa, diese Ehre. But then as you worship, you're overwhelmed by the humility of God. Aber während du anbetest, bist du überwältigt von der Demut Gottes. I mean, he's not a tyrant up there. Er ist nicht ein Tyrann da oben. He's so, er ist so humble. Demütig. I love him. Ich liebe ihn. And yet, und trotzdem, as I worship him, wie ich ihn da so anbete, he reminds me of, erinnert mich an, of me. An mich selber. I see myself in him. Ich sehe mich He's selber in ihm. So much like a, er ist like so a man. Wie ein Mensch. And I don't want to speak low, but he's so much like us. Ihn nicht abwerten, aber er ist so sehr wie wir. Maybe I'm so much like him. Bin ich so sehr wie er. We were created in his image. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. And we could use the word empathy here. Und wir könnten das Wort maybe Einfühlungsvermögen verwenden. Or identity. Oder Identifizierung. We were created in his image. When we see him, we'll see ourselves. Wir wurden nach seinem Ebenbild geschaffen und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir uns selber. He's not some kind of bizarre thing. Er ist nicht irgend so ein seltsames Wesen. He's just like us. Er ist genauso wie wir. And yet, und trotzdem he's not. Ist er gleichzeitig auch nicht so wie wir. Because he's deity. Denn er ist Gott. He's so much like us, and yet er ist so sehr wie wir und trotzdem he's God. Ist er Gott. It's amazing. And these things, these things will, when we're in his presence, und wenn wir dann in seiner Gegenwart sind, it symbolically it's reflected even in the angels. Und symbolisch spiegelt sich das wieder sogar in den Engeln. And what's really amazing, it's also in the Gospels. Und was am allererstaunlichsten ist, wir finden das sogar in den Evangelien. In the Gospel of Matthew, Jesus is a king, is the king of Israel. Im Evangelium von Matthäus ist Jesus der König von Israel. In the Gospel of Mark, he's the servant. Im Markus Evangelium ist er der Diener. You find the word always immediately Jesus did this, immediately Jesus did und that. Und da steht immer und gleich darauf tat Jesus dieses und jenes. And in the Gospel of Luke, und im Lukas-Evangelium, you find Jesus as the friend of sinners. Da siehst du Jesus als den Freund von Sündern. There's so many wonderful stories in the Gospel of Luke. Es gibt so viele wunderschöne Geschichten im Lukas-Evangelium. And in the Gospel of John, und im Johannes-Evangelium, he is the Son of God. Ist er der Sohn Gottes. There's a perfect parallel there. Und da ist eine vollkommene Parallele da. So as we, how could we say, as we read, as we expose ourselves to the Gospels, wenn wir uns dem Evangelium aussetzen, these four things should be coming out. Dann sollten uns diese vier Dinge ins Auge springen. These are the things that will blow us away once we're standing before his throne. Und das wird uns auch umhauen, wenn wir vor seinem Thron stehen. That he's so powerful. Dass er so mächtig ist. And yet he's so humble. Und gleichzeitig ist er trotzdem so demütig. How could he be so powerful, so sovereign, and yet so humble? Wie kann er so mächtig sein, so souverän und trotzdem so demütig? That he would even go to the cross as a sacrifice lamb. Dass er sogar als Opferlamm für uns ans Kreuz geht. In the Old Testament he would have been the sacrifice bull. Im Alten Testament ein Stier, der geopfert werden würde. He's the King of Kings, the Lord of Lords. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. And yet he's the most humble person in all of eternity. Und trotzdem ist er die demütigste Person in der ganzen Ewigkeit. How is it possible? Wie ist das nur möglich? How is it possible that he's so much? Did you see when he was laughing? Wie ist das möglich, dass er so, und hast du gesehen, wie er gelacht hat? I didn't know that God laughs. Ich wusste nicht, dass Gott lacht. He was up there kind of just jiggling like, oh, und er like, war da, er ist da gestanden und hat gekichert. He's so much like us. Er ist genauso wie wir. Nein, we are so much like him. Wir sind genauso wie er. He created us in his image. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. We'll just be amazed. Wir werden einfach erstaunt sein. And yet, und trotzdem, he is so high above us because he's God. Er steht so hoch über uns, weil er Gott ist. And this is how what Jesus portrays in the Gospels. Und so wird Jesus in den Evangelien dargestellt. Let's look at verse. Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, who was and who is and who is to come. Und heilig, heilig ist Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. The one who is sitting on this throne right here is God the Father. Derjenige, der hier auf diesem Thron sitzt, das ist Gott der Vater. Jesus will sit to his right hand, but he's not in the picture. Jesus wird an seiner rechten Seite sitzen, aber er ist nicht im Bild. Because in chapter 5, Jesus steps onto the scene. Aber im Kapitel 5 betritt Jesus die Bühne. Verse 9. And when the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, to him who lives forever and ever. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. The 24 elders will fall down before him. So werden die 24 Ältesten niederfallen vor ihm. Who sits on the throne? Der auf dem Thron sitzt. And will worship him who lives forever and ever. Und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. And here's this wonderful part, and will cast their crowns before the throne. Jetzt kommt etwas Wunderbares, und sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron. The NIV says that they will lay their crowns before the throne. Eine Bibelübersetzung sagt, dass sie ihre Siegesgrenze vor den Thron hinlegen werden. I don't think they throw their crowns away. Ich glaube nicht, dass sie ihre Siegesgrenze wegwerfen werden. Because all through Revelations they will do this, they will fall down. Denn in der ganzen Offenbarung sieht man das, dass sie das tun werden. Sie werden hinfallen. When they worship, they lay their crown down before the Lord. Aber wenn sie anbeten, legen sie ihren Siegeskranz nieder vor dem Herrn. Isn't that wild? And that'll be such a privilege that I have a crown. Und das wird dann so ein Privileg sein, wenn ich einen Siegeskranz habe, den ich vor dem Herrn hinlegen kann. So here we are back in time. Und hier sind wir wieder in der Zeit. Let's just read this last part. Worthy art thou, O Lord, our Lord and our God, to receive glory and honor and power, for you did create all things, and because of thy will they existed and were created. Lesen wir diesen letzten Vers. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Now, Just to close, Hebrews 1:8 zum Abschluss Hebräer 1:8 talks about how his throne is forever. Da steht, dass sein Thron in Ewigkeit bestehen wird. Hebrews 8:1 und Hebräer 8:1 speaks about how Christ is a high priest serving from this throne. Da steht, dass Christus der hohe Priester ist, der von diesem Thron aus dient. And then Hebrews 12:2 und in Hebräer 12:2 after he suffered the cross, nachdem das Kreuz erlitten hat, he was seated at the right hand of the Father. Setzte sich hin zur Rechten des Vaters. In this scene in Revelations 4, he steps out of the scene for the moment. In dieser Szene in Offenbarung 4, da sieht man ihn nicht auf der Bühne. He's going to come back in Revelations 5. Und wird wiederkommen in Offenbarung 5. But in Hebrews 4:16, aber in Hebräer 4:16, this throne is called a throne of grace. Da wird dieser Thron als ein Gnadenthron bezeichnet. And because Jesus sits to the right hand of the Father, und weil Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, and he suffered with us, und weil mit uns gelitten and hat, he empathized as a high priest, und weil sich mit uns identifizieren kann als hoher Priester, so deity became man, Gott wurde Mensch, and we had the God-man, und der Gottmensch kam. Jesus is the God-man. Jesus ist der Gottmensch. And because he's the God-man, he's the high priest to the right hand of the Father. Und weil der Gottmensch ist, ist der hohe Priester, der zur Rechten des Vaters sitzt. He can identify with everything we go through. Er kann mitfühlen mit uns in allem, was wir durchmachen. So he tells us, und sagt uns, come boldly to the throne of grace. Kommt mutig zum Gnadenthron. Please come freely. Bitte kommt. Ganz mutig. Come freely to the he calls it now a throne of grace. Und nennt ihn einen Gnadenthron. It was established in righteousness and justice. Wurde gegründet in Gerechtigkeit und Recht. And we should have been terrified to come before God's throne. Und wir sollten so Angst haben, vor seinem Thron zu kommen. But because Jesus died on the cross, aber weil Jesus auf dem Kreuz gestorben ist, blood, und sein Blut vergossen hat, this incredible throne of God ist jetzt dieser unglaubliche Thron Gottes is now our home. Unser Zuhause. It's called the throne of grace, und ist ein Gnadenthron. And we are commanded to, or invited to come boldly. Und uns wird befohlen oder wir werden eingeladen, dass wir mutig zum Thron kommen. For two things. Aus zwei Gründen. To receive mercy, um Barmherzigkeit zu erlangen, and find grace, und um Gnade zu finden, to help in time of need, und Hilfe in Zeiten der Not. So God wants us to know that as the end times comes and the whole world seems to be out of control, Gott will, dass wir wissen, wenn die Endzeit kommt und wenn es in der ganzen Welt drunter und drüber geht, God is completely in control. Dass Gott trotzdem über alles die Kontrolle hat. But the principle for us, aber das Prinzip für uns, and I read all the verses that in the Bible today that use the word throne. Und ich habe heute alle Verse in der Bibel gelesen, wo das Wort Thron vorkommt. Actually, not the ones like in First Samuel. I read the ones also nicht im 1. Samuel oder so, from the Psalms, sondern in den Psalmen and all through the New Testament. Und bis hin zum Neuen Testament. Speaking of God's throne. Wo die Rede war von and Gottes I was Thron. I was so moved, und ich war so berührt davon, by how God wants us to be so conscious, dass Gott will, dass wir so bewusst sind of a throne, dass wir uns seines Thrones so bewusst sind. I mean, oftentimes I'm conscious of the Lord. Sehr oft bin ich mir des Herrn bewusst, or the Holy Spirit, und des Heiligen Geistes. But it's all coming from a throne. Aber das kommt alles von einem Thron. And I would say that the key, obviously the key, what is the key to overcoming? Ich meine, ich denke, was ist der Schlüssel dafür, dass wir überwinden? Because these guys received their victor's crown. Denn diese Menschen empfingen ihren Siegeskranz dadurch, dass sie überwinden waren. The Lord said that to the churches. If you overcome, Der Herr sagte zu den Gemeinden, wenn ihr überwindet, then you will sit on my throne with me. Werdet ihr auf meinem Thron sitzen mit mir. And the only possible way that we can overcome in this life, und die einzige Möglichkeit, wie wir siegreich sein können in diesem Leben, maybe, dass vielleicht one day when we stand before him, eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, we'll have a little crown, dann haben wir dann einen kleinen Siegeskranz auf. Something that we can lay down, etwas, was wir ihm zu Füßen legen können, as we worship, wenn wir anbeten. And that crown will obviously speak of his mercy and his grace. Und dieser Siegeskranz wird offensichtlich von seine Barmherzigkeit und seine Gnade repräsentieren. We're going to be billions of people there. Da werden Milliarden von Menschen dort sein. Und wir beten an. And here's this person next to me. He's got this beautiful crown. He's worshiping. Und da steht einer neben mir und er trägt einen wunderschönen Siegeskranz und er betet an. Where did you get that crown? That's beautiful. Und wo hast du denn diesen Siegeskranz her? Der ist wunderschön. You know what? I spent my whole life receiving mercy. Weißt du was? Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, dass ich seine Barmherzigkeit empfangen and habe. Finding grace. Und seine Gnade empfangen habe. Proverbs chapter 3. Sprüche Kapitel 3, Verse 5 and 6. Vers 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen. Don't lean on your own understanding. Und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. But acknowledge him. Sondern erkenne ihn. Acknowledge him in all your ways. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. That means get grace for every situation. Empfange Gnade in jeder Situation. Go to God. Geh zu Gott. And say, God, I've got this appointment. Und sag Gott, ich habe jetzt diesen Termin. I've got to do this, I've got to do that, please. Ich muss das und das machen, bitte. I'm acknowledging you in everything I do. Ich erkenne dich in allem, was ich mache. I want to do it the way you would want me to do it. Ich möchte das so machen, wie du es willst. And Lord, I failed again. Und Herr, ich habe schon wieder versagt. But I want to receive mercy. Aber ich möchte deine Barmherzigkeit empfangen. Which demands incredible honesty. Und das erfordert eine unglaubliche Ehrlichkeit. And humility. Und Demut. The most humble thing we'll ever do is receive mercy. Das Demütigste, was wir je tun können, ist, wenn wir Barmherzigkeit empfangen. And as we receive mercy, we become so much like the Lord. Und wenn wir Barmherzigkeit empfangen, dann werden wir dem Herrn so ähnlich. And as we receive grace to do his will, und wenn wir Gnade empfangen, um seinen Willen zu tun, we also become very much like the Lord. Dann werden wir dem Herrn ebenfalls so ähnlich. So grace enables us to be a lion. Die Gnade befähigt uns, Löwen zu sein. Someone who is implementing his will. Jemand, der seinen Willen umsetzt. Philippians 2:13. Philipper 2:13. It's God who works in me both to will, to desire and to do his pleasure. Es ist Gott, der in mir bewirkt, dass ich seinen Willen mir wünsche und dass ich ihn auch vollbringe. That's his grace. Das ist seine Gnade. And the only way I'm going to become humble is by receiving his mercy. Und ich werde nur dann demütig, wenn ich seine Barmherzigkeit empfange. Sin will never produce humility. Die Sünde wird niemals Demut hervorbringen. But repenting and asking God for mercy will. Aber die Buße und wenn ich Gott um Barmherzigkeit bitte, dann werde ich demütig. If our reference point in our life should be his throne. Der Bezugspunkt in unserem Leben sollte sein Thron sein. We will see it one day. Und wir werden ihn eines Tages sehen. And when we worship him. Und wenn wir ihn anbeten. These thoughts will come back and we'll say, oh, it's just like it says it in Revelations. Und dann werden uns diese Gedanken wieder einfallen und wir werden sagen, das ist genauso, wie es in der Offenbarung steht. And the more we expose ourselves to his throne, und je mehr wir über seinen Thron nachdenken, the more these things will be reflected in our lives. Desto mehr werden diese Dinge in unserem Leben zum Ausdruck kommen. You have such confidence that you know the will of God. Du hast so eine Zuversicht, dass du den Willen Gottes kennst. It's so awesome to watch you walk in the authority of his will. Das ist so toll, wenn man dir zuschaut, wie du in der Autorität seines Willens lebst. But it's even more awesome to see your humility. Aber es ist noch toller, wenn man deine Demut beobachtet. And your empathy with people. Und wie du dich in Leute hineinversetzen kannst. What would the eagle represent if this was reflected in our lives? Was würde der Adler symbolisieren, wenn das in unserem Leben zum Ausdruck it käme? It wouldn't represent deity in our lives. Er würde natürlich nicht die or Gottheit in unserem Leben repräsentieren, oder would, vielleicht doch. You would see Christ in us, right? Man würde Christus in uns sehen können. 2. Corinthians 4. Im 2. Korinther 4. The life of Christ is manifested in us. Das Leben Christi wird manifestiert his in uns. Will, his humility, his empathy. Sein Wille, seine Demut, sein Mitgefühl and his life. Und sein Leben. Amen. Amen. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. That we can get mercy. Dass wir Barmherzigkeit empfangen können. And grace for each and every day of our life. Und Gnade jeden einzelnen Tag and in unserem Leben. We're going to see this throne. Und eines Tages werden wir diesen Thron sehen. And maybe we'll remember this class. Und wir werden uns an diese Predigt erinnern. Maybe. So we thank you, Lord, tonight. Wir danken dir, Herr. For who you are. Dafür, wer du bist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.